Kapitel 9 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hutten. Was Hutten hin, was Hutten her. Ich mag von ihm nichts hören. Lass, deutsche Jugend, nimmermehr vom Hutten dich betören. Ich geb es zu. Er meint es gut, doch hat er viel zu rasches Blut. Schon heut, vor 3 Jahrhunderten, rief er zu den Standarten. Schon heut, vor 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Er rief die Fürsten seiner Zeit, die Könige, die noch träumten. Er rief sie auf zum heil'gen Streit und fluchte, da sie säumten. Allein, allein, allein, allein, wer wird auch gleich so hitzig sein? Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, wo bleibt, auf den wir harrten? Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Er wollte, dass vom Rhein zum Belt ganz Deutschland einig werde. So wären wir die Herren der Welt, die Könige der Erde. Nun wohl, das war ein schöner Traum, doch reimt auf Traum bekanntlich Schaum. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, wir sind die stets Genarrten. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Erneuern wollt er Deutschlands Ruhm, aufrichten Deutschlands Ehre, damit es, wie im Altertum, glorreich vor allen wäre. Das war sein Sinnen, Tag und Nacht. Und doch, wer hätt's gedacht, noch heut, nach 3 Jahrhunderten, ist unser Schwert voll Scharten. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Die Freiheit sollte, sonnengleich, den Großen wie den Kleinen, für alt und jung, für arm und reich, sie sollte allen scheinen. Doch bis auf Weiteres, merkt euch wohl, ist auch die Freiheit Monopol. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, ist sie für die Abharten. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Das giftge Kraut der Lüge stand hochwuchernd in den Wegen. Da kam der Hutten flink gerannt, das Messer anzulegen. Fort mit dem Messer, fort das Beil, das Ding hat wahrlich keine Eil. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, das Unkraut blüht im Garten. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Er sah Petanten hochgeehrt, für Weise gelten Tröpfe. Da schwang er seines Witzes Schwert auf ihre dicken Köpfe. Und hätte er es auch nicht getan, die Welt ging dennoch ihre Bahn. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, florieren noch die Schwarten. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Die Mönche packt er hier und dort, der Pfaffenschreck der Hutten, und schleuderte sein Donnerwort gleich Feuer auf die Kutten. Dein ganzes Leben setzt er dran. Allein was half es, saget an. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, noch mischt der Pfaff die Karten. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Und wo er einen Schurken fand, und ging er auch in Seide, gleich war am Degen seine Hand, der Degen aus der Scheide. Was nützt es ihm, was bracht es ein? Auf Ufnau ruht sein Müdgebein. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, gibt's Schurken aller Arten. Noch heut, nach 3 Jahrhunderten, o Hutten, lerne warten. Drum sollst du, Jugend, nimmermehr dir ihn zum Beispiel nehmen. Sei gut, sei groß, nur nicht zu sehr. Auch Tugend lerne zähmen. Die Ungeduld, die Ungeduld. die ist an allem Übel schuld. Vielleicht nach 3 Jahrhunderten, vielleicht wir können warten. Vielleicht nach 3 Jahrhunderten, wen vorwärts die Standarten. Ende von Kapitel 9.